sehen. Mit Finsternis eins kommen wir zu sie sehen. Sie sind noch da, waren nie weg. Auf der Welt gibt es einfach zu viel Dreck. Aus Schutt und Asche erhob sie sich. Die Glut hat sie neu geboren. Miteinander verbunden bis in den Tod. Träumen zu der Erde. Vom Kampf gezeichnet vergessen sie nicht, was sie sich einst geschworen. Ehre ihrem Volk, ihrer Haare. Träumen zu der Erde. Träumen zu der Erde. Träumen zu der Erde. Sie bezwangen die Weltlehre durch ihren Willen, um ihre Ahnen stolz zu machen. Ihr Volk ins gelobte Land zu führen. Für stellen sie alles in den Schatten. Es ergab sich ein Bestimmungsort. Den Kriegern war er recht. Das neue Thule besteht bis heute und steht wieder vor einem Gefecht. Der ordentreue Krieger bleibt weiter bestehen. Mit Finsternis eins kommen ist zu sie sehen. Sie sind noch da, waren nie weg. Auf der Welt gibt es einfach zu viel Dreck. Aus Schutt und Asche erhob sie sich. Die Glut hat sie neu geboren. Miteinander verbunden bis in den Tod. Träumen zu der Erde. Vom Kampf gezeichnet vergessen sie nicht, was sie sich einst geschworen. Ehre ihrem Volk, ihrer Ahne. Träumen zu der Erde. Ein Herr von deinesgleichen, ein Herr von Gleichgesinnten. Aus dem Schatten nach vorn ist der Orden neu geboren, um den Feind